Kapitel 2: Kreditkrise oder Zionfaustschlag? 1992 beauftragte der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, Dick Cheney, den damaligen Staatssekretär für politische Fragen im Verteidigungsministerium, Paul Wolfowitz, und dessen Stellvertreter, Louis Libby, Spitzname Scooter, mit dem Entwurf der Planungsrichtlinie für die Verteidigung der USA für die Haushaltsjahre 1994 bis 1999. Dieses später als Wolfowitz-Doktrin bezeichnete Dokument wurde bald darauf der New York Times zugespielt und erntete manch scharfe Kritik. Das erstaunliche Dokument legte die Strategie für eine Zusammenführung amerikanischer und globaler zionistischer Interessen zu einer vereinheitlichten Vorgehensweise dar. All dies geschah im Nachgang des Zusammenbruchs der Sowjetunion, als Amerika zur einzigen Supermacht der Welt aufstieg. Unser vorrangiges Ziel, schrieb Wolfowitz, ist es, den Wiederaufstieg eines neuen Rivalen, sei es auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion oder anderswo, der eine Bedrohung im Ausmaß der früheren Sowjetunion darstellt, zu verhindern. Zitat Ende. So sehr Wolfowitz auch behaupten mag, an Freiheit und den freien Markt zu glauben, fordert er andererseits, dass Amerika niemandem erlauben soll, die neue Weltordnung und die Vormachtstellung der USA auf dem Markt in Frage zu stellen. Die Vereinigten Staaten müssen zwingend die Führung für die Errichtung und zum Schutz einer neuen Ordnung übernehmen, um potenzielle Wettbewerber davon zu überzeugen, dass sie zum Schutz ihrer legitimen Interessen keine größere Rolle oder aggressiveres Auftreten brauchen, so Wolfowitz. Wolfowitz hatte bereits 1992 erkannt, dass die Welt zögern könnte, seine visionäre amerikanische expansionistische Philosophie zu unterstützen. Amerika sollte deshalb seiner Auffassung nach eine einseitige, durchsetzungsfähige Praxis anwenden. Statt auf internationale Koalitionen und UN-Initiativen zu setzen, sollte Amerika sich besser an den Gedanken gewöhnen, alleine handeln zu müssen. Wolfowitz hat die Vereinigten Staaten also bereits im Jahr 1992 zur Weltpolizei ernannt. Zitat: Wie im Falle der Koalition gegen die irakische Aggression sollten wir davon ausgehen, dass auch zukünftige Koalitionen Ad-hoc-Zusammenschlüsse sein werden, die die aktuelle Krise häufig nicht überdauern werden und in vielen Fällen nur zu einem allgemeinen Einverständnis über die zu erreichenden Ziele führen. Gleichwohl wird das Gefühl, dass die Weltordnung letztlich von den USA gestützt wird, ein bedeutender Stabilisierungsfaktor sein. Zitat Ende. Deshalb sollte Amerika, so betont Wolfowitz, intervenieren, wo und wann dies für notwendig gehalten wird. Dann aber kommt plötzlich der globale Zionist zum Vorschein. Wolfowitz und Libby bekräftigen erneut die US-Verpflichtungen gegenüber dem jüdischen Staat. Zitat: Im Nahen Osten und im Persischen Golf streben wir die Stärkung regionaler Stabilität an, die Abschreckung von Aggression gegen unsere Freunde und unserer Interessen in der Region, den Schutz von US-Staatsangehörigen und Eigentum sowie die Sicherung unseres Zugangs zu internationalen Luft- und Seewegen und zum Öl in der Region. Die Vereinigten Staaten sind der Sicherheit Israels und der Aufrechterhaltung eines qualitativen Vorsprungs für Israels Sicherheit verpflichtet. Zitat Ende. Das Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert. The Project for the New American Century. Der Entwurf von Wolfowitz führte bald zur Gründung der mächtigsten Denkfabrik in Washington, dem Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert, abgekürzt PNEC, welches von 1997 bis 2006 bedeutenden Einfluss auf die Regierung des Präsidenten George Bush ausübte. Eine Analyse der amerikanischen Politik und der neokonservativen Expansionskriege in jener Zeit wäre ohne Berücksichtigung des Einflusses des PNEC unmöglich. Ebenso wäre ein Verständnis des Zusammenbruchs der globalen amerikanischen Hegemonie im Allgemeinen und im Nahen Osten insbesondere ohne Berücksichtigung der von PNEC befürworteten interventionistischen Philosophie und seiner Unterstützung israelischer globaler und regionaler Interessen nicht möglich. Laut der Homepage des PNEC bestand das Ziel der Denkfabrik darin, die amerikanische globale Führungsrolle zu fördern. Getreu dem von Wolfowitz und Libby vorgegebenen Grundsatz glaubte Pieneck, dass die amerikanische Führung sowohl gut für Amerika als auch gut für die Welt war. Sie behauptete offen, dass alles, was gut für die Amerikaner wäre, auch gut für den Rest der Menschheit wäre. Die Mitglieder dieser New American Century Denkfabrik hatten deutlich Iraks Öl im Visier. Irak stellte jedoch auch ein beständiges Risiko für den geliebten Verbündeten der Amerikaner in der Region dar. Für den jüdischen Staat war der Irak einer der letzten unbeugsamen Feinde. Von 1997 bis 2000 war der Regimewechsel in Irak die durchgängige Position des Pieneck. Wolfowitz, der selbstverständlich zu einer Führungsfigur innerhalb des Pieneck aufstieg, übte auf die Clinton-Regierung beständigen Druck aus und trat für die sofortige Beseitigung Saddam Husseins und seines Regimes ein. Als sich Amerika und England 2002-2003 auf einen Krieg gegen den Irak vorbereiteten, wurde offensichtlich, dass die Bush-Regierung der politischen Philosophie des Pieneck folgte. Wie wir wissen, endete der Krieg in einem völligen Desaster. Für viele politische Analytiker symbolisiert dies den Anfang vom Ende des amerikanischen Imperiums. Ende 2006 war nicht mehr viel von der selbstherrlichen neokonservativen Denkfabrik übrig. Das Pieneck war auf eine Voicemailbox und eine Geisterwebsite sowie einen einzigen Angestellten zusammengeschrumpft, der den Betrieb abwickelte. Die Mitglieder der Denkfabrik verschwanden in aller Stille. Einige ließen sich auf weit weniger ruhmreichen akademischen und administrativen politischen Posten nieder, andere gingen in den Ruhestand oder verschwanden völlig. Ihre Philosophie hinterließ jedoch mehr als 1,5 Millionen Tote im Irak. Sie hinterließ 1 Milliarde empörter Muslime, feindlich gegen Amerikas unerbittlichen Expansionismus. Binnen kurzem kollabierte die gesamte amerikanische geopolitische Philosophie, als die arabischen Massen Amerika als ihren Feind und einige arabische Tyrannen als Kollaborateure der Amerikaner identifizierten. Angesichts dessen, was wir heute über die moralistischen, interventionistischen Neigungen der Neokonservativen und die Befürwortung des Expansionismus durch Pieneck wissen, sollten uns derartige, verheerende Konsequenzen nicht überraschen. Und doch müssen Fragen gestellt werden. Wie kam es, dass Amerika in seinen freien Medien und in seinem politischen Establishment nicht die Mittel fand, um Wolfowitz und Libby Widerstand zu leisten? Nach der Wahl von George W. Bush im Jahr 2000 wurde eine Reihe von Mitgliedern oder Unterzeichnern des Pieneck in Schlüsselpositionen innerhalb des Regierungsapparates dieses Präsidenten berufen. Die amerikanischen Medien und das politische System reagierten nur sehr langsam. Schon allein diese Tatsache wirft eine entscheidende Frage auf. Wie konnte sich Amerika von Ideologien versklaven lassen, die wesentlich mit ausländischen Interessen verknüpft waren? Öl ist wichtig. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein großes Land mit großen Straßen und vielen durstigen Autos. Folglich ist billiges Öl der Schlüssel zu seiner sozialen und wirtschaftlichen Stabilität. Wolfowitz, Libby und Pieneck fanden, so schien es derzeit, den Weg zum Himmel. Sie waren dabei, zwei Fliegen mit der Klappe nur eines einzigen Krieges zu schlagen. Sie wollten das arabische Öl stehlen und gleichzeitig ihrem geliebten jüdischen Staat Sicherheit verschaffen. Wie wir alle wissen, funktionierte dieser Plan nicht. Trotz der Invasion im Jahre 2003 schaffte es Amerika nicht, seine schwere Hand auf irakisches Öl zu legen. Der Wiederaufbau des Irak, ein weiterer Versuch, viel Geld zu machen, steht noch aus. Wolfowitz scheiterte jedoch nicht völlig. Es gelang ihm, einen erbitterten Feind Israels zu zerstören. Er stürzte Saddam Hussein. Aber es sieht so aus, als ob es Saddam gelang, bei seinem Sturz das gesamte amerikanische Imperium und was vom Britischen übrig geblieben war, mit sich zu reißen. Zudem wird spätestens, wenn der letzte amerikanische Soldat aus der grünen Zone in Bagdad evakuiert oder ausgeflogen ist, deutlich werden, dass es in Wirklichkeit das Scheitern der Wolfowitz-Doktrin war, die Iran zur führenden regionalen Supermacht machte. Die Greenspan-Doktrin. Geld regiert die Welt. Wie kommt es, dass Amerika versagte, seine Wolfowitze zu bremsen? Wie kommt es, dass Amerika seine Außenpolitik von einigen skrupellosen, Zion-getriebenen Denkfabriken gestalten ließ? Wie konnte es geschehen, dass die angeblich freien Medien Amerikas es versäumten, das amerikanische Volk vor dem inneren Feind zu warnen? Geld ist wahrscheinlich eine Antwort. Es regiert in der Tat die Welt, oder zumindest den amerikanischen Wohnungsmarkt. Durch die Jahrhunderte haben sich einige jüdische Banker den Ruf erworben, Kriege und sogar eine kommunistische Revolution finanziert zu haben. Während einige reiche Juden Kriege freudig mit ihren eigenen Mitteln finanzierten, fand Alan Greenspan, der Vorsitzende der US-Zentralbank, einen weitaus raffinierteren Weg, die von Libby, Wolfowitz und Pinek angestifteten Kriege zu ermöglichen oder zumindest die Aufmerksamkeit von ihnen abzulenken. Anders als im altmodischen Großbritannien, wo Tony Blair Lord Levy anwarb und seine Freunde Israels dazu ermutigte, ihr Geld einer Partei zu spenden, die gerade dabei war, einen verbrecherischen Krieg zu beginnen, bescherte Alan Greenspan seinem Präsidenten in Amerika einen erstaunlichen Wirtschaftsaufschwung. Es scheint, dass die günstigen Bedingungen zu Hause die Aufmerksamkeit vom verheerenden Krieg im Irak ablenkten. Greenspan ist kein Amateurwirtschaftswissenschaftler. Er wusste, was er tat. Er wusste sehr wohl, solange es den Amerikanern gut geht und sie Wohnungen kaufen und verkaufen könnten, würde ihr Präsident weiterhin die Wolfowitz-Doktrin und die Pinek-Philosophie in die Tat umsetzen, um so die bösen Araber im Namen von Demokratie, Liberalismus, Ethik und sogar der Frauenrechte vernichten. Greenspan riet dem amerikanischen Volk zu kaufen. Er wiederholte das alte Mantra: Geld ausgeben ist patriotisch. Es gelang ihm auch, die Leute davon zu überzeugen, dass Geldmangel kein Hinderungsgrund sei. Sie würden später bezahlen. Bis zu einem gewissen Grade hatte er recht. Wir werden alle später bezahlen müssen. Vielleicht werden wir nie aufhören zu zahlen. Ohne allzu sehr auf die Ökonomie einzugehen, es war Greenspan, der mit einer exzessiven Deregulierung die geldwirtschaftliche Basis für den Aufstieg der mit zweitklassigen Hypotheken handelnden Unternehmen bereitete, eines auf Hochrisiko-Hypotheken und Darlehen spezialisierten Kreditmarktes. Innovation, sagte Greenspan im April 2005, hat eine Vielzahl neuer Produkte wie Subprime-Darlehen und Nischenkreditprogramme für Einwanderer gebracht. Es ist geradezu rührend zu entdecken, dass Greenspan sich so sehr um die Einwanderer sorgt. Derartige Entwicklungen, fährt Greenspan fort, sind repräsentativ für die Marktreaktionen, die in der gesamten Geschichte unseres Landes Antrieb für die Finanzdienstleistungsindustrie waren. Mit diesen technologischen Fortschritten haben Kreditscoring-Modelle und andere Techniken der effizienten Ausweitung der Kreditvergabe ein breiteres Kundenspektrum zu ihrem Vorteil genutzt. Greenspan gibt zu, dass er das amerikanische Bankensystem in ein innovatives Experiment führt. Zitat: Wo einst den mehr randständigen Antragstellern Kredite einfach verweigert wurden, sind Kreditgeber nunmehr in der Lage, auf recht effiziente Weise das von den einzelnen Antragstellern dargestellte Risiko zu beurteilen und für dieses Risiko angemessen zu bewerten. Zitat Ende. Es scheint, dass die gesamte westliche Wirtschaft nun den Preis für Greenspans unwissenschaftliches Konzept vom angemessen bezahlt. Zitat: Diese Verbesserungen führten zu einer raschen Zunahme der Subprime-Hypothekenvergabe. Heute machen Subprime-Hypotheken ungefähr 10% der Anzahl aller ausstehenden Hypotheken gegenüber gerade mal 1 oder 2% Anfang der 90er aus. Zitat Ende. Wie Wolfowitz hatte auch Greenspan einen Plan. Wie der Krieg von Wolfowitz funktionierte er sogar eine Weile, aber irgendwie nicht bis zum Ende. Ebenso wie wir uns an Präsident Bushs peinliche Erklärung des Sieges im Irak erinnern, wissen wir auch, dass es nicht lange dauerte, bis das amerikanische Volk merkte, dass Amerika diesen Krieg nie gewinnen würde. Auf gleiche Weise hatte Greenspan anfänglich ein paar Zahlen, auf die er stolz sein konnte. Die von ihm gepushte Subprime-Kreditaufnahme trug maßgeblich zur Zunahme des Wohneigentums und der steigenden Nachfrage bei. Die Wohneigentumsquote für die USA insgesamt stieg von 64% im Jahr 94 auf eine Spitze im Jahr 2004 mit einem Allzeithoch von 69,2%. Immobilien waren in Amerika zum führenden Geschäft geworden, in das immer mehr Spekulanten Geld investierten. 2006 waren es 22% des erworbenen Wohnungseigentums, 1,65 Millionen Wohneinheiten, für Investitionszwecke bestimmt und weitere 14%, 1,07 Millionen Wohneinheiten, wurden als Ferienwohnungen gekauft. Diese Zahlen machten die Amerikaner glauben, dass ihre Wirtschaft tatsächlich boomte. Und wenn eine Wirtschaft boomt, ist niemand wirklich an Außenpolitik interessiert und gewiss nicht an 1 Million toter Iraker. Aber dann begann den vielen sich durchkämpfenden Amerikanern und Einwanderern aus der Arbeiterklasse, die das Geld nicht mehr zurückzahlen konnten, das sie ohnehin nie besaßen, die Wirklichkeit zu dämmern. Aufgrund steigender Ölpreise und Zinssätze blieben Millionen benachteiligter Amerikaner auf der Strecke. Als sie zu ihren neu erworbenen Traumhäusern in der Vorstadt zurückfuhren, war nicht mehr genug Geld in der Kasse, um die Hypothek zu bezahlen oder elementare Bedürfnisse zu befriedigen. Folglich wurden in sehr kurzer Zeit Millionen von Häusern gepfändet. Natürlich gab es niemanden, der sich den Kauf jener frisch gepfändeten Häuser leisten konnte. Die Armen Amerikas wurden ärmer denn je. Genauso wie Wolfowitz Saddam stürzte, der das amerikanische Imperium mit sich hinabriss, so zogen die armen Amerikaner, die Wolfowitz Krieg ermöglichen sollten, den amerikanischen Kapitalismus sowie das amerikanische Geld- und Bankensystem mit nach unten. Greenspans Politik stürzte eine ganze gesellschaftliche Klasse in den Ruin und hinterließ in Amerikas Finanzsystem ein nunmehr 3 Billionen Dollar großes Loch. Greenspan und Wolfowitz erinnern mich an den Witz vom taktlosen Chirurgen, der nach einer 12-stündigen Herzoperation aus dem Operationssaal kommt und der besorgten Familie verkündet: Die Operation war ein großer Erfolg, aber leider schaffte es ihr geliebter Angehöriger nicht mehr bis zum Ende. Die moralische Agenda. Auf dem Papier sahen die Doktrinen von Greenspan und Wolfowitz vielversprechend aus. Die Operation war in der Tat erfolgreich, aber das amerikanische Imperium schaffte es nicht bis zum Ende. Es ist nunmehr dazu verurteilt, seine Vorrangstellung zu verlieren. Nach seinen eigenen Worten tat Greenspan all dies für die Einwanderer und die Armen. Wolfowitz ernannte Großamerika zur Weltpolizei. Er tat es für die Iraker, für Moral und Demokratie. Zumindest will er uns dies weismachen. Das Strickmuster ist vertraut. Ein paar huldvolle Leute, die stets die Welt im Namen des einen oder anderen Ideals zu retten versuchen, sie bringen den wilden Demokratie, sie bringen Gleichheit den Armen, sie bedienen sich abstrakter ethischer Konzepte, aber irgendwie läuft alles immer darauf hinaus, dass der jüdische Staat davon profitiert. Man braucht nur den ersten und prominenten zionistischen Propheten Theodor Herzl zu lesen, um zu wissen, dass es bei politischem Zionismus überhaupt nur um eines geht: Supermächte in den Dienst der zionistischen Sache zu stellen. Einige Amerikaner wurden übertölpelt, als sie Wolfowitz und Greenspan befolgten. Viele andere, speziell in den obersten Etagen von Wirtschaft, Politik und Medien, waren so dumm, ihnen nicht rechtzeitig Einhalt zu gebieten. Zumindest Greenspan und Wolfowitz hätten gezügelt werden müssen. Bereits 1992 hätten die Amerikaner vor möglichen Gefahren seitens ausländischer Interessen im Zentrum ihrer strategischen Hauptquartiere gewarnt werden müssen. An diesem Punkt mag man sich fragen, ob ich die Kreditkrise als einen zionistischen Anschlag oder sogar als jüdische Verschwörung betrachte. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Sie ist kein Anschlag und gewiss keine Verschwörung. Denn alles geschah in aller Öffentlichkeit. Es war vielmehr ein Unfall, bei dem der Patient nicht überlebt hat.